3. Nein, das kann doch nicht sein. Das ist ja... Der kleine Schnelle von Rüpel. Das ist ja... Der kleine Praktische von Rüpel. Das ist ja... Der kleine Komfortable von Rüpel. Das ist ja der... Beste Rüpel aller Zeiten. Oh je. Der neue Olé. Mehr PS, mehr Komfort, mehr Leistung für weniger Geld. Wow. Modernste Technik für höchste Ansprüche. Wow, super. Mit allen Extras. Wow, fantastisch. Und 3 Jahre Garantie. Wow, den muss ich haben. Wo ist der nächste Rüpelhändler?